Es hatten aber die Rubeniten und die Gadeten einen großen Viehstand, einen sehr starken. Als sie nun den Bezirk Jeser und den Bezirk Gilead besichtigten, fanden sie, dass die Gegend zur Viehzucht geeignet sei. Da gingen die Gadeten und die Rubeniten hin und sprachen zu Mose und zu Eliasar, dem Priester, und zu den Vorständen der Gemeinde, also Ataroth, Dibon, Jeser, Nimra, Hesbon, Eleals, Sebam, Nebo und Beon, der Bezirk, den Jahwe von der Gemeinde Israel hat bezwingen lassen, ist wohlgeeignet zur Viehzucht, und wir, deine Knechte, haben starken Viehstand. Und sie sprachen, wenn wir Gnade bei dir gefunden haben, so möge doch dieser Bezirk deinen Knechten als erblicher Besitze verliehen werden, führe uns nicht über den Jordan. Mose antwortete den Gadeten und Rubeniten, wie? Eure Brüder sollen in den Kampf ziehen, und ihr wollt hier bleiben? Warum wollt ihr doch euren Brüdern den Mut benehmen, in das Land hinüberzuziehen, das ihnen Jahwe verliehen hat? Gerade so haben eure Väter gehandelt, als ich sie von Kadesbarnea aussandte, das Land zu besichtigen. Als sie aber bis zum Tal Eskol gelangt waren und das Land besichtigt hatten, benahmen sie den Israeliten den Mut, so dass sie nicht in das Land wollten, das ihnen Jahwe verliehen hatte. Jenes Tags geriet Jahwe in Zorn und set den Schwur, die Männer, die aus Ägypten gezogen sind, von 20 Jahren an und darüber, sollen das Land nicht zu sehen bekommen, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe. Denn sie haben mir nicht vollen Gehorsam bewiesen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, und Josua, der Sohn Nuns, denn sie haben Jahwe vollen Gehorsam bewiesen. Und Jahwe wurde zornig über Israel und er ließ sie hin und her ziehen in der Steppe 40 Jahre lang, bis das ganze Geschlecht ausgestorben war, das sich gegen Jahwe versündigt hatte. Und nun seid ihr aufgetreten anstelle eurer Väter, eine Brut von Sündern, um den heftigen Zorn Jahwes über Israel noch zu steigern. Wenn ihr euch von ihm abwendet, so wird er es noch länger in der Steppe lassen, und ihr werdet so dieses ganze Volk ins Verderben stürzen. Und sie traten zu ihm heran und sprachen, wir wollen hier Schafhürden für unsere Herden errichten und Städte für unsere kleinen Kinder. Wir selbst aber wollen kampfgerüstet an der Spitze der Israeliten einherziehen, bis wir sie in ihre Wohnsitze gebracht haben, unsere kleinen Kinder aber sollen wegen der Bewohner des Landes in den festen Städten bleiben. Wir wollen nicht eher zu unseren Häusern zurückkehren, als bis sämtliche Israeliten zu ihrem Erbbesitze gelangt sind. Denn wir werden so ja nicht zusammen mit ihnen drüben über dem Jordan Erbbesitz erhalten, sondern uns ist die Gegend östlich vom Jordan als Erbbesitz zugefallen. Mose sprach zu ihnen, wenn ihr das tun wollt, dass ihr euch im Angesichte Jahwes zum Kampfe rüstet, und dass alle die unter euch, welche gerüstet sind, im Angesichte Jahwes den Jordan überschreiten, bis er seine Feinde vor sich ausgetrieben hat, und ihr erst dann umkehrt. Wenn das Land von Jahwe bezwungen ist, so sollt ihr eurer Verpflichtung gegenüber Jahwe und gegenüber Israel ledig sein, und dieses Land soll euch nach dem Willen Jahwes als Erbbesitz zufallen. Wenn ihr aber nicht so handelt, so versündigt ihr euch damit gegen Jahwe und sollt erfahren, was euch infolge eurer Versündigung betreffen wird. Baut euch Städte für eure kleinen Kinder und Hürden für eure Schafe und tut, wie ihr gesagt habt. Da erwiderten die Gadeten und Rubeniten Mose folgendes, deine Knechte werden tun, wie du, o Herr, befiehlst. Unsere kleinen Kinder, unsere Weiber, unser Vieh und unsere sämtlichen Lasttiere sollen hier bleiben in den Städten Gileads. Wir aber, deine Knechte, wollen im Angesichte Jahwes, so viele von uns kriegsgerüstet sind, hinüber in den Kampf ziehen, wie du, o Herr, gesagt hast. Da gab Mose Eliasar, dem Priester, und Josua, dem Sohne Nuns, und den Stammhäuptern der Israeliten ihre halben Anweisung. Und Mose sprach zu ihnen, wenn die Gadeten und Rubeniten, so viele ihrer gerüstet sind, mit euch im Angesichte Jahwes über den Jordan hinüber in den Kampf ziehen, und das Land von euch bezwungen sein wird, so gebt ihnen das Land Gilead zum Erbbesitz. Ziehen sie aber nicht kampfgerüstet mit euch hinüber, so sollen sie unter euch in Kanaan ansässig werden. Da antworteten die Gadeten und Rubeniten also, wie Jahwe in Bezug auf uns, deine Knechte, geredet hat, so wollen wir tun. Wir wollen kampfgerüstet im Angesichte Jahwes hinüberziehen nach Kanaan, damit uns unser Erbbesitz jenseits des Jordans verbleibe. Da verlieh ihnen Mose, den Gadeten, den Rubeniten und dem halben Stamme Manses, des Sohnes Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ochs, des Königs von Basan, das Land und die Städte darin samt den zugehörigen Bezirken, die Städte im Lande ringsum. Da bauten die Gaditen wieder auf, Dibon, Ataroth, Aroer, Atero, Sophan, Jesa, Jogbeha, Beth-Nimra und Beth-Haran, feste Städte und Schafhürden. Die Rubeniten aber bauten wieder auf, Hesbon, Eleale, Kirjatheim, Nebo, Baal-Meon, mit verändertem Namen zu sprechen, und Sibma, und sie gaben den Städten, die sie wieder aufgebaut hatten, Namen. Die Söhne Maschirs aber, des Sohnes Manasses, zogen nach Gilead und eroberten es und vertrieben die Amoriter, die darin waren. Und Mose verlieh Maschir, dem Sohne Manasses, Gilead, und er ließ sich darin nieder. Jair aber, der Sohn Maschirs, zog hin, eroberte ihre Zeltdörfer und nannte sie Zeltdörfer Jairs. Und Noba zog hin, eroberte Kenat samt den zugehörigen Ortschaften und benannte es nach seinem Namen Noba.